Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have arrived to the 14th verse. Wir sind bei Vers 14 angelangt. Moreover, we have seen with our own eyes and can testify to the truth that Father God has sent his Son to be the Savior of the world. Darüber hinaus haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass Gott der Vater seinen Sohn gesandt hat, um der Retter der Welt zu sein. John is telling us here, Johannes sagt uns hier, that he himself has seen with his own eyes, dass er selbst mit eigenen Augen gesehen hat, that the Father actually sent Jesus, dass Gott der Vater Jesus tatsächlich gesandt hat. Now he's going away from the subject of the importance of loving one another back to the importance of accepting Jesus as who he is. Nun wechselt er vom Thema der Wichtigkeit, einander zu lieben, zurück zur Wichtigkeit, Jesus als den zu akzeptieren, der er ist. I think from my understanding of studying the Gospels, nach meinem Verständnis, das ich durch das Studium der Evangelien gewonnen habe, denke ich, that probably John was the one who had the greatest revelation of who Jesus really was. Dass Johannes wahrscheinlich derjenige war, der die größte Offenbarung darüber hatte, wer Jesus wirklich war. John has from the beginning said, you know, the word that became flesh and dwelt among us. Johannes sagte von Anfang an, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. I understand that one day when Jesus said, who do you say that I am, that Peter had this incredible revelation. Mir ist klar, dass Petrus an dem Tag, als Jesus fragte, für wen haltet ihr mich, diese großartige Offenbarung hatte. But it was a one-time short revelation. It was not what Peter walked in. Aber es war eine einmalige, kurze Offenbarung. Es war nicht etwas, worin Petrus wandelte. But from studying everything, it seems to me that John was the guy who really grasped it and walked in this revelation. Doch nach eingehendem Studium scheint es mir, dass Johannes derjenige war, der es wirklich begriffen hat und der in dieser Offenbarung wandelte. So John keeps repeating what he just said before, that Father sent Jesus to be the Savior of this world. Johannes wiederholt immer wieder, was er gerade zuvor gesagt hat, dass Gott der Vater Jesus als Retter dieser Welt gesandt hat. I've seen a lot of wonderful, well-meaning Christians that have not really seemed to comprehend this. Ich kenne viele wunderbare Christen, die es gut meinen, aber dies nicht wirklich zu begreifen scheinen. They thought that they have to be the savior of the people. Sie denken, sie müssen der Retter der Menschen sein. And I used to be one of those people. Und ich war einer von ihnen. I thought I have to be the savior of everybody who is in trouble. Ich dachte, ich müsste der Retter aller Menschen sein, die in Schwierigkeiten sind. And I'm glad I finally realized that Jesus is the savior of the world. I am just the one who will bring that savior to the people. Ich bin froh, dass ich endlich erkannt habe, dass Jesus der Retter der Welt ist. Ich bin nur derjenige, der den Menschen diesen Retter nahe bringt. And John wants to remind the people again, look, if you don't bring Jesus as the savior to the people, there will be no salvation for the people. Johannes möchte die Menschen noch einmal daran erinnern, wenn ihr den Menschen Jesus nicht als den Retter nahe bringt, wird es für sie keine Errettung geben. If we could really comprehend what this simple statement means, wenn wir wirklich verstehen würden, was diese einfache Aussage bedeutet, that the Father sent his Son to save the world, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, um die Welt zu retten, we would never again believe in this strange ministry of deliverance. Würden wir nie wieder an diesen seltsamen Dienst der Befreiung glauben. Because one of the meanings of Savior here actually is a deliverer. Denn eine der Bedeutungen von Retter ist hier tatsächlich ein Befreier. Another one of the meanings is a preserver. Eine andere Bedeutung ist ein Bewahrer. It comes from a root word that means to save and to keep safe and sound and to protect. Was von einem Wortstamm kommt, der retten, sicher und unversehrt bewahren und schützen bedeutet. Think with me. Denk mal mit. If the Father has already sent Jesus into this world, wenn Gott der Vater Jesus bereits in diese Welt gesandt hat, so that Jesus would be the one who is taking care of the salvation, the deliverance, the protection of the people, damit Jesus derjenige ist, der sich um die Erlösung, die Befreiung und den Schutz der Menschen kümmert, why, after people have accepted Jesus as their savior, They still now need saving or delivering. Warum müssen die Menschen dann immer noch gerettet oder befreit werden, nachdem sie Jesus als ihren Erlöser angenommen haben? It's because we haven't fully grasped, understood or preached what it means that Jesus is the Savior. Das liegt daran, dass wir nicht vollständig begriffen, verstanden oder gepredigt haben, was es bedeutet, dass Jesus der Retter ist. Paul says to the Hebrew that Jesus is able to save us to the uttermost. Paulus sagt den Hebräern, dass Jesus uns bis zum Äußersten retten kann. And I just love how that is expressed. Ich liebe es, wie das ausgedrückt wird. And John wants us to be always reminded. Johannes möchte, dass wir immer daran denken. But in Jesus the salvation is complete. It's perfect. There's nothing that needs to be added anymore. Dass in Jesus die Rettung vollständig ist. Sie ist perfekt. Es muss nichts mehr hinzugefügt werden. The moment Jesus entered into your life, everything is sorted that needs to be sorted. In dem Moment, in dem du dein Leben Jesus gegeben hast, wurde alles geregelt, was geregelt werden musste. Every generational curse is broken. Jeder Generationsfluch ist gebrochen. Every demonic power has been destroyed. Jede dämonische Kraft ist vernichtet. Everything that held you in bondage has now been broken. Alles, was dich in Knechtschaft hielt, ist jetzt gebrochen. The only thing that you need to do is to learn to believe it and learn to live by that. Das Einzige, was du tun musst, ist zu lernen, daran zu glauben und danach zu leben. I have said this statement many times over the last few years. Die folgende Aussage habe ich in den letzten Jahren ganz oft gemacht. Has the cross not changed anything? Hat das Kreuz denn nichts verändert? Think we live in so many aspects of our life like the cross is a very incomplete work. Denk mal darüber nach. In so vielen Aspekten unseres Lebens leben wir so, als wäre das Kreuz ein sehr unvollständiges Werk. It's like Jesus' power to save is very limited. Es ist, als wäre die Kraft Jesu zur Errettung sehr begrenzt. But of course it's not limited. It is total and complete. Aber natürlich ist sie nicht begrenzt. Sie ist vollständig und vollkommen. We have to do everything we can. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. To preach a Jesus who is a complete and total and perfect Savior. Um einen Jesus zu predigen, der ein vollständiger, kompletter und vollkommener Erlöser ist. Once you've accepted him, you've accepted the full and the complete salvation. Wenn man ihn einmal angenommen hat, hat man die ganze und vollständige Erlösung angenommen. Do you know what I've experienced? And especially in the last few years. Weißt du, was ich besonders in den letzten Jahren erlebt habe? But people who got saved and from the beginning don't learn religion, but really learn the finished work of the cross. Dass Menschen, die gerettet wurden und von Anfang an nicht Religion lernen, sondern wirklich das vollbrachte Werk am Kreuz, they grow in their Christian life so quick. Sehr schnell in ihrem christlichen Leben wachsen. I've met people who never had anything to do with Christianity or religion. Ich habe Menschen getroffen, die nie etwas mit Christentum oder Religion zu tun hatten. They meet Jesus as their true Savior and understand that his salvation is perfect and complete. Sie haben Jesus als ihren wahren Erlöser kennengelernt und sie haben verstanden, dass seine Erlösung vollkommen und vollständig ist. And in a very short time, maybe a year, they have grown more than other people grow in 30 years of Christian life. In sehr kurzer Zeit, vielleicht in einem Jahr, sind sie mehr gewachsen als andere Menschen in 30 Jahren christlichen Lebens. You know why? Weißt du warum? Because they have understood that Jesus is a perfect Savior. Weil sie verstanden haben, dass Jesus ein vollkommener Retter ist. I will see you tomorrow. Bis morgen.